Wir haben gewonnen, das ist ganz famos. Von der Rigas bis zum Spalettor singt die ganze Stadt im Chor. Und der Tramli-Vierer sind nicht muff. Alle lügen hit so zufrieden drin. Ja, sie singen oder wie. Der FCB. Auf dem Stadion sind wir immer zu sehen. So die Sauen mal daneben gehen, singen wir erst recht noch. Wir haben gewonnen, das ist ganz famos. Von der Rigas bis zum Spalettor singt die ganze Stadt im Chor.